den Song jetzt, wenn sie mich wieder lieben. Kasunke von gegenüber hat sich neulich aufgehangen. So ist die Zahl der Arbeitslosen hier leicht zurückgegangen. Was für ein Erfolg, das stellt ja alles in den Schatten. Das verdankt wir der besten Regierung, die wir jemals hatten. Schröder, Schilly, Fischer sind unsere besten Leute. Besser als alle Demos und Flugblätter noch dazu. Besser als jeder Comic und jeder Science Fiction. Sie treiben uns die Wähler scharenweise zu. Schön sie reden können, ich hör's mir so gerne an. Von Empörung und Bestürzung, von deutscher Schuld und Scham, von Fassungslosigkeit, auch Wachsamkeit wird gern genannt. Ist doch endlich mal was Neues, hört doch jeder gerne mal an. Schröder, Schilly, Fischer sind unsere besten Leute. Besser als alle Demos und Flugblätter noch dazu. Besser als jeder Comic und jeder Science Fiction. Sie treiben uns die Wähler scharenweise zu. Schnobbel immer die Country-Kappe, komm mal ein bisschen in Ballung, Junge. Ja, mach mal ein bisschen Feuer drauf. Jetzt auch! Duckel die Kuh, Alter! Aua, aua, aua! Jetzt sitz ich vor der Glotze und bin es sehr frech kriegt. Sie erhöht sich die Diäten, Mensch, Jungs, ihr habt's verdient. Denn ihr seid Deutschlands Hoffnung, auch wenn ihr das nicht wollt. Heute rollt für euch der Rubel, ratet mal, was morgen rollt. Schröder, Schilly, Fischer sind unsere besten Leute. Besser als alle Demos und Flugblätter noch dazu. Besser als jeder Comic und jeder Science Fiction. Sie treiben uns die Wähler scharenweise zu. Schröder, Schilly, Fischer sind unsere besten Leute. Besser als alle Demos und Flugblätter noch dazu. Besser als jeder Comic und jeder Science Fiction. Sie treiben uns die Wähler scharenweise zu. Sie treiben uns die Wähler scharenweise zu.